Kolosser Kapitel 4. Ihr Herren, was recht und gleich ist, das beweiset den Knechten und wisset, dass ihr auch einen Herrn im Himmel habt. Haltet an am Gebet und wachet in demselbigen mit Danksagung. Und betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns die Tür des Worts auftue, zu reden das Geheimnis Christi, darum ich auch gebunden bin, auf dass ich dasselbige offenbare, wie ich soll reden. Wandelt weislich gegen die, die draußen sind, und schicket euch in die Zeit. Eure Rede sei allezeit lieblich und mit Salz gewürzet, dass ihr wisset, wie ihr einem jeglichen antworten sollt. Wie es um mich stehet, wird euch alles kundtun Tychikus, der liebe Bruder, und getreue Diener und Mitknecht in dem Herrn, welchen ich habe darum zu euch gesandt, dass er erfahre, wie es sich mit euch verhält, und dass er eure Herzen ermahne, samt Onesimus, dem getreuen und lieben Bruder, welcher von den euren ist. Alles, wie es hie zusteht, werden sie euch kundtun. Es grüßet euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Neffe Barnabas, von welchem ihr etliche Befehle empfangen habt, so er zu euch kommt, nehmet ihn auf. Und Jesus, der da heißt Just, die aus der Beschneidung sind. Diese sind allein meine Gehilfen am Reich Gottes, die mir ein Trost worden sind. Es grüßet euch Epaphras, der von den euren ist, ein Knecht Christi, und allezeit ringet für euch mit Gebeten, auf dass ihr bestehet vollkommen und erfüllet mit allem Willen Gottes. Ich gebe ihm Zeugnis, dass er großen Fleiß hat um euch und um die zu Laodicea und zu Hierapolis. Es grüßen euch Lukas, der Arzt, der Geliebte und Demas. Grüßet die Brüder zu Laodicea und den Nymphas und die Gemeinde in seinem Hause. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so schaffet, dass er auch in der Gemeinde zu Laodicea gelesen werde, und dass ihr den von Laodicea leset, und saget dem Archippus, siehe auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du dasselbige ausrichtest. Mein Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenket meiner Bande. Die Gnade sei mit euch. Amen.